5:05. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Simon Volkmann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Strom in Deutschland könnte noch teurer werden. Die Ampelkoalition will eine neue Umlage einführen, heißt es jetzt aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Mit dem Geld sollen der Bau neuer und die Modernisierung bestehender Gaskraftwerke bezahlt werden. FFH-Reporter Dirk Zeitler. Steuern, Abgaben und Umlagen machen laut dem Vergleichsportal Verivox im laufenden Monat rund 31% des Strompreises aus. Das Portal geht davon aus, dass mit der neuen Umlage auf eine Durchschnittsfamilie Extrakosten zwischen 1 und 3 Euro pro Monat zukommen. Doch bis es soweit ist, werden noch einige Jahre vergehen. Laut Wirtschaftsminister Habeck soll die neue Umlage erst in den 30er Jahren wirksam werden. Nach mehreren Fällen in Südhessen ist sie jetzt auch in Rheinland-Pfalz angekommen. Im Landkreis Alzey-Worms wurde bei einem toten Wildschwein die afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Im Landkreis Mainz-Bingen gäbe es außerdem einen Verdachtsfall, sagt das Umweltministerium. Welche Maßnahmen hier jetzt ergriffen werden, dazu berate eine Expertengruppe. Mit Suchhunden und Drohnen wird aber bereits nach weiteren Kadavern gesucht. Deutlich besserer Biomüll, dafür aber neuer Ärger. So die Bilanz des Kreises Fulda. Seit gut einem Jahr kommt dort ein neues Detektorsystem für Biomüll zum Einsatz. FFH-Reporter Olaf Brinkmann. Erkennt das System Dinge, die nicht in den Biomüll gehören, wird die Tonne nicht geleert. Das zeigt Wirkung. Die Menschen sortierten gründlicher, schreibt der Landkreis. Aber bei denen, wo das System anschlägt und die Tonne stehen bleibt, wird es für die Müllwerker immer öfter unangenehm. Kaum eine Woche vergehe ohne Beleidigungen und Beschimpfungen. In einzelnen Fällen gäbe es sogar Angriffe. Der Kreis schreibt, die Müllwerker machen nur ihren Job und setzen um, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Olaf Brinkmann, Fulda. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Wer zieht heute als erstes Team ins Finale ein? In München trifft Deutschland-Bezwinger Spanien in knapp einer Stunde auf Frankreich. FFH-Reporter Michael Maxen. Die Spanier sind bislang die beste Mannschaft des Turniers und wohl auch der Favorit auf den Titel. Der Sieg gegen Gastgeber Deutschland dürfte ihnen zusätzliches Selbstvertrauen geben. Frankreich hingegen ist ein Team ja gespickt mit Superstars, aber bislang bieten Maskenmann Mbappé und seine Kollegen eher Magerkost an. Gute Elfmeter und 2 Eigentore haben fürs Halbfinale gereicht. Dort muss sich die Equipe Tricolore heute Abend aber unbedingt steigern. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Marvin Ulrich. Einen schönen guten Abend, es ist gleich 19.58 Uhr. Wir haben 2-3 Meldungen noch. A5 Kassel-Frankfurt zwischen Alsfeld-West und Grünberg verlieren Sie 10 Minuten wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach einem Unfall mit 2 Lkw auf der rechten Spur. Die B49 im Stadtgebiet Gießen ist vollgesperrt zwischen der Grünberger Straße und dem Ortsausgang in beiden Richtungen. Da gab es einen Wasserrohrbruch, deshalb steht da Wasser auf der Straße. Eine Umleitung ist aber eingerichtet. Und zum Langener Waldsee brauchen Sie nicht mehr zu fahren. Da sind alle Parkplätze belegt, also besetzt. Außer Sie fahren halt Fahrrad oder laufen. Können sich dann ja abkühlen. Gucken Sie mal. Kommen Sie gut in den Abend. FFH, das Wetter. Ja, es klebt und es ist schwül mit Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad heute Abend. So langsam, so ganz langsam wird es dann im Laufe des Abends aber dann wieder weniger. Die Nacht wird ein bisschen wärmer als die gestern, da bekommen wir 20 bis 16 Grad. Aber in der zweiten Nachthälfte kommen dann Regen und Gewitter ins FFH-Land. Die halten sich dann auch den Mittwoch über bei 25 bis 28 Grad. Und für den Rest der Woche sieht es leider ziemlich ähnlich aus. Regen, Blitz, Donner, ja. Ab und zu bekommen wir da mal eine kleine Pause von, aber an sich wird es bis Freitag jetzt erstmal nicht mehr so schön wie heute.